Scheiße. Ach, hier Internet sei es der Scheiß. Oh Gott, das kann man sich doch nicht ansehen, verdammt. Oh. Vergewaltigen ihre eigenen Kinder. Behandeln Frauen als Sklaven. Wünschen Homosexuellen den Tod. Ich meine, was zur Hölle? Was ist denn das für ein... Was ist das? Fast jeder Mann den Burschen kennt, der selber nur Le Floyd sich nennt. Wurde schon sein Hirn zu Brei? Er denkt, dass er der Satan sei. Doch muss ich euch nunmehr berichten, der Satan ist der Bursch mitnichten. Ein Dämon ja, ein Teufel nein. Mehr wird der kleine Lump nie sein. Und wenn nun kommt der jüngste Tag und der Herr Gott zeigt, wen er nicht mag, dann wird der Bub der Le Floyd genannt. Für immer in die Hölle verbannt. Dort brennt dann der Lump, oh ach, oh weh, wird leiden Höllenqualen im Schwefelsee. Und im Himmel wird sein die Freude groß. Juhu, Le Floyd, wir sind dich los. Dort brennt dann der Lump, oh ach, oh weh, wird leiden Höllenqualen im Schwefelsee. Und im Himmel wird sein die Freude groß. Juhu, Le Floyd, wir sind dich los. Martin Berger, nett, dass sie versuchen zu beleidigen. Noch vor 2000 Jahren würde man sie noch steinigen. Bei ihren lyrischen Erfahrungen dreht sich Goethe im Grab um. Wenn sie in der Hölle ankommen, achten sie auf ihre Landung. Sören Kosche ist im Internet der unredlichste Zwerg. Ähnlich wie der Spuckeimer von Schlomo Goldberg. Meine Frage, was machen Juden überhaupt in einer Kirche? Sonst ist euer Plauderbrett auch voller Widersprüche. Bei den Idioten ist verbannt werden wie ein einfacher Blog. Ich mach mir einfach einen neuen Account und zeige euch den dicken Rohrstock. Sie versuchen die, die nicht auf ihrer Seite sind, zu dissen. Jesus lehrte Nächstenliebe, haben sie etwa vergessen? Es brennt bald die Arche, yippie juche. Sören wird leiden, sobald ich ihn sehe. Und der Himmel wird sein, freudenlos. Juhu, Le Floyd, deine Community ist groß. Es brennt bald die Arche, yippie juche. Sören wird leiden, sobald ich ihn sehe. Und der Himmel wird sein, freudenlos. Juhu, Le Floyd, deine Community ist groß. Martin hat beim Anblick von Schwänzen die Titten hart. Und hier sehen wir Abfallobst, den tanzenden Sittenwart. Ich sah mir das Bild an, weil ich nicht wusste, ob Mann oder Frau. Doch dann begab ich mich mit Brechreiz direkt zu Schlummus Haus. Ich bekämpfe Nazis für euch, denn sowas gehört sich. Euer Jesus sieht aus, als sagt er, ach wirklich. Ein Siedler Motzkopf Mörz, haben sie schon gehört? Schnabel, alter Landwirt, Gott fühlt sich von ihm gestört. Verschwinden sie vom globalen Netz und das besser schnell. Denn Gewalt gegen Jugendliche ist bekanntlich kriminell. Sören, ihre Frau ist echt zum Bemitleiden. Frau darf im Mittelalter ja nicht mitentscheiden. Es brennt bald die Arche, yippie juche. Sören wird leiden, wenn ich ihn sehe. Und der Himmel wird sein, freudenlos. Juhu, Le Floyd, deine Community ist groß. Es brennt bald die Arche, yippie juche. Sören wird leiden, sobald ich ihn sehe. Und der Himmel wird sein, freudenlos. Juhu, Le Floyd, deine Community ist groß. Werte ungeehrte Herrschaften, sollten sich besser anpassen. Woran? An unsere heutige Gesellschaft, ihr gottverdammten Spassen. Euer Archennetz ist doch nicht stärker als Spinnweben. Als Kind haben sie Priesters Privatraum so von ihm gesehen. Ich stehe in der Kirche und pisse in einen Pott voll Weihwasser. Rapmusik ist Kunst, das heißt, sie sind Kunsthasser. Nennen sie mich Atheist, ist mir durch und durch gewiss. Sie meinen bei Realist, denn ich nenne mich Darwinist. Jetzt muss ich den Shit leider auch einmal abschließen. Ihr werdet YouTube niemals besiegen. Ihr werdet den Le Floyds eiskalt unterliegen. Shitstorm for the win. Arche soll's nicht geben. Es brennt bald die Arche. Yippie juche. Sören wird leiden, sobald ich ihn sehe. Und der Himmel wird sein, freudenlos. Juhu, Le Floyd, deine Community ist groß. Es brennt bald die Arche. Yippie juche. Sören wird leiden, sobald ich ihn sehe. Und der Himmel wird sein, freudenlos. Juhu, Le Floyd, deine Community ist groß.